Dann gieß mein Glas noch einmal ein, mit jenem Bierchen roten Wein, und dann ist jene Zeit noch wach. Heute trink ich meinen Freunden nach. Bei diesem Glas denk ich zurück an euch, mit denen ich ein Stück auf meinem Weg gegangen bin. Bei diesem Glas trink ich im Sinn nach Süden, Osten, West und Nord, und find euch in Gedanken dort, wo immer ihr zu Hause seid. Seht die Gesichter nach der Zeit in meinem Glas vorüberziehen, verschwommene Fotografien, die sich wirr aneinander reihen. Und ein paar Namen fallen mir ein. Und ein paar Namen fallen mir ein. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heute trinke ich meinen Freunden nach, dem stets betrunkenen Balthasar, der immer, wenn er pleite war, seinen Kredit bei mir begab. Und wenn ich mich selbst übernahm, dann zahlte stets der Franz für mich, bis Balthasar die Schuld beglich. Volker und Georg, die mit mir brüderlich teilten Schnaps und Bier, die fahren zu dieser Zeit voll rum auf irgendeinem Pott herum, auf irgendeinem Ozean, und spinnen neues Seemannsgarn, und spinnen neues Seemannsgarn. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit jenem billigen roten Wein, dem ist jene Zeit noch wach. Heute trinke ich meinen Freunden nach. Karl, der sich nicht zu schade fand, der, wenn es mulmig um mich stand, so manche Lanze für mich brach. Auch Klaus, der viel von Anstand sprach und der mir später in der Tat die beste Pfeife geklaut hat. Mein Zimmernachbar bei Frau Pohl, der nach Genuss von Alkohol mein Zimmer unerträglich fand und alles klein schlug kurzerhand. So übte der sich damals schon für seine Weltrevolution, für seine Weltrevolution. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heute trinke ich meinen Freunden nach. Verwechsel ich euch, vergesse ich dich, lässt mein Gedächtnis mich im Stich, manches ist schon so lange her, nicht alle Namen mehr. So kenne ich die Gesichter doch, und ich erinnere mich noch, und widme euch nicht weniger Raum. Geschrieben haben wir uns kaum, denn eigentlich ging keiner fort in einer Geste, einem Wort, in irgendeiner Redensart. Lebt ihr in meiner Gegenwart? Lebt ihr in meiner Gegenwart? Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heute trinke ich meinen Freunden.